Sie hören den Artikel Protokolle der Weisen von Zion, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3Punkt 0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Protokolle der Weisen von Zion. Die Protokolle der Weisen von Zion sind ein auf Fälschungen beruhendes antisemitisches Pamphlet. Es wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts von unbekannten Redakteuren auf der Grundlage mehrerer fiktionaler Texte erstellt und gilt als einflussreiche Programmschrift antisemitischen Verschwörungsdenkens. Die Protokolle geben vor, geheime Dokumente eines Treffens von jüdischen Weltverschwörern zu sein. Eine erste Version erschien 1903 im Russischen Kaiserreich. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Text zunehmend international verbreitet, obwohl die Protokolle bereits 1921 in der Londoner Times als Fälschung entlarvt worden waren. Bekannt wurde insbesondere die Ausgabe aus den 1920er Jahren von Henry Ford in den Vereinigten Staaten und die deutschen Ausgaben von Gottfried zur Beek und Theodor Fritsch. Trotz der Aufdeckung als Fälschung, unter anderem im Berner Prozess, glauben noch heute Antisemiten und Anhänger von Verschwörungstheorien in der ganzen Welt, insbesondere in islamischen Ländern und in Russland, an die Authentizität oder Wahrheit der Protokolle. Nach wie vor sind sie in vielen Ländern im Druck und in elektronischer Form auch im Internet zugänglich. Abschnitt Text. Unterabschnitt Inhalt. Der je nach Ausgabe 40 bis 80 Seiten lange Text ist in 24 Abschnitte unterteilt. Jeder entspricht einer angeblichen Sitzung und enthält eine Rede, die ein jüdischer Führer vor der Versammlung der Weisen von Zion gehalten haben soll. Mit dem bürokratischen Begriff Protokolle im Titel soll dem Text Glaubhaftigkeit verliehen werden. Der wenig strukturierte Text kreist unter zahlreichen Wiederholungen um drei Themen: eine Kritik am Liberalismus, die angeblichen Pläne des Weltjudentums, die Weltherrschaft zu übernehmen, und das künftige jüdische Weltreich. Der Sprecher bekennt sich zu einem kruden Machiavellismus und zur Parole „Der Zweck heiligt die Mittel“, die bislang vor allem den Jesuiten unterstellt wurden. Die Demokratie sei eine schädliche Regierungsform, da Freiheit und Gleichheit mit der menschlichen Natur nicht zu vereinbaren seien. Gleichwohl müsse man den Liberalismus und die Volksherrschaft fördern, um die nichtjüdischen Staaten zu zerrütten. Daher gelte es, die Vorrechte und den Landbesitz des Adels zu beseitigen, der das einzige Abwehrmittel der nichtjüdischen Völker und Staaten gegen uns ist. Das Ansehen der Geistlichkeit und die Macht des Papstes zu unterminieren, sich scheinbar widersprechende, zersetzende Lehren wie die von Karl Marx, Charles Darwin und Friedrich Nietzsche zu verbreiten und politische Gegensätze zu schüren. Zu diesem Zweck hätten sie die unterschiedlichsten politischen Richtungen wie Monarchisten, Liberale, Demokraten und Kommunisten unter ihr Joch gespannt. Auch der Antisemitismus sei ebenfalls von den Juden selbst eingerichtet worden, um unsere Brüder aus den unteren Schichten zusammenzuhalten. Absichtlich verursachte Wirtschaftskrisen würden zu sozialen Spannungen führen. Außerdem müssten die Völker durch Neid und Hass, durch Streit und Krieg, ja selbst durch Entbehrung, Hunger und Verbreitung von Seuchen zermürbt werden. Als Werkzeuge dazu würde eine künstliche Verknappung der Zahlungsmittel und eine daraus folgende Staatsverschuldung dienen, durch die die Juden, die angeblich alles Geld der Welt besäßen, die Staaten in ihre Abhängigkeit brächten. Daher seien sie auch für die Einführung des Goldstandards verantwortlich. Hier sehen Kommentatoren eine Anspielung auf die Währungspolitik des russischen Finanzministers Sergei Juljewitsch Witte in den Jahren 1896-97. Außerdem würden sie sich der angeblich jüdisch gelenkten Presse bedienen, sowie der Freimaurerlogen, die alle einer jüdischen Oberleitung unterständen. Die Präsidenten der neuen Demokratien müssten alle persönlich ungeeignet und zudem durch irgendein Panama in ihrer Vergangenheit erpressbar sein. Hier spielt der Text auf den Panama-Skandal von 1892 an, in den auch Arthur Mohrenstein, der russische Botschafter in Paris, verwickelt war. Würden ihre Regierungen den Juden gleichwohl nicht gehorchen, würden diese durch Terror und Mordanschläge Druck auf sie ausüben oder Nachbarländer zum Krieg gegen sie aufhetzen, gegebenenfalls zum Weltkrieg. Sollten sich die europäischen Staaten gegen die Juden zusammentun, würde dies mit einem Angriff der Vereinigten Staaten von Amerika, Chinas und Japans auf Europa beantwortet werden. Die Erwähnung Japans ist nach Ansicht des US-amerikanischen Literaturwissenschaftlers Jeffrey L. Sammons ein Reflex auf den russisch-japanischen Krieg der Jahre 1904-1905. Zudem habe man ein letztes fürchterliches Mittel in der Hand, vor dem selbst die tapfersten Herzen erzittern sollen. Gemeint ist die Untergrundbahn, die ab 1897 in Paris gebaut wurde. Zitat: Bald werden alle Hauptstädte der Welt von Stollen der Untergrundbahn durchzogen sein. Von diesen Stollen aus werden wir im Falle der Gefahr für uns die ganzen Städte mit Staatsleitungen, Ämtern, Urkundensammlungen und den Nichtjuden mit ihrem Hab und Gut in die Luft sprengen. Zitat Ende. Die von den Juden geschürten endlosen Streitigkeiten und die daraus resultierende Ermüdung sowie die der Demokratie angeblich inhärente Tendenz zum Despotismus werde dazu führen, dass die Völker von sich aus um einen Weltherrscher bitten würden. Dieser König aus dem Blute Zion, eine Anspielung auf die messianische Tradition im Judentum, werde durch einen Staatsstreich die Macht in allen Staaten gleichzeitig übernehmen. Er wird als charismatisch und tugendhaft beschrieben, da er alle persönlichen Freuden dem Wohle seines Volkes und der Menschheit unterzuordnen habe. In diesem Reich würden alle Freiheiten, für die sich die Weisen von Zion in den nichtjüdischen Staaten eingesetzt hätten, wieder rückgängig gemacht. Die Presse würde einer scharfen Zensur unterworfen, der Rechtsstaat werde durch Abschaffung des Berufungsrechts und einer staatlichen Kontrolle aller Rechtsanwälte eingeschränkt, der Herrscher regiere autokratisch. Im ersten Verdacht eines politischen Vergehens werde der Betroffene verhaftet. Öffentliche politische Diskussionen würden nicht geduldet. Freimaurerlogen und andere Geheimbünde würden verboten. Überall gäbe es Spitzel der Regierung. Die Lehrfreiheit an den Universitäten werde aufgehoben. An den Schulen werde die Verehrung des Herrschers gelehrt. Dieser werde in der Bevölkerung tatsächlich sehr beliebt sein, da er eine paternalistische Sozialpolitik betreibe. Sie werden durch eine progressive Besitzsteuer und eine Währungspolitik finanziert, bei der sich die Geldmenge nach den Lebenshaltungskosten und der Bevölkerungsentwicklung richte. Korruption und Machtmissbrauch werden durch scharfe Kontrollen der Beamten unmöglich. Alkoholismus werde verboten. Der Börsenhandel werde abgeschafft, ebenso die Arbeitslosigkeit, indem die Hausindustrie wieder eingeführt werde, in der es immer etwas zu tun gäbe. Der Nachfolger des Herrschers werde nicht durch das Erbrecht, sondern aufgrund seiner persönlichen Eignung bestimmt, da er charakterlich untadelig zu sein habe. Unterabschnitt: Antisemitischer Diskurs. Die Protokolle der Weisen von Zion vereinen eine Vielzahl von Klischees, die den antisemitischen Diskurs vorher und nachher prägten. So werden Juden grundsätzlich als Feinde der Christen dargestellt. Diese seien hirnlos, eine Hammelherde, wir Juden aber sind die Wölfe. Wissen Sie, meine Herren, was aus den Schafen wird, wenn die Wölfe in ihre Herden einbrechen? Ziel der Juden sei es, in dem von ihnen beherrschten Universalstaat ihren eigenen Glauben weltweit zu etablieren oder den Glauben an ihre göttliche Auserwähltheit. Ihnen werden Ehrgeiz, Rachsucht und Hass auf die Christen unterstellt. Die Vorstellung, die Juden seien grundsätzlich feindlich gegen die Christen eingestellt, wurzelt im Antijudaismus, der ihnen verstockte Verweigerung von Bekehrung und Taufe, Gottesmord, Hostienschändung sowie angebliche Bündnisse mit dem Teufel vorwarf. Der britische Historiker Norman Cohn sieht die Protokolle als moderne Wiederkehr dieses dämonologischen Tradition. Zum teuflischen Charakter der Juden gehört traditionell das Bild der Schlange, das auch in den Protokollen nicht fehlt. Hier wird die Schlange als Sinnbild unseres Volkes bezeichnet, weil sie die Völker Europas zunehmend in ihren Würgegriff nehme. In der ersten deutschen Ausgabe der Protokolle wurde diese angebliche Umklammerung zudem mit einer Karte illustriert. Im Mittelalter wurden die Juden nicht nur aus religiösen, sondern zunehmend aus weltlichen Gründen verfolgt. Seit der Pest der Jahre 1347/1350 wurde ihnen vorgeworfen, durch Brunnenvergiftung die Seuche ausgelöst zu haben. Auch in den Protokollen findet sich dieser Gedanke, wenn der Redner erläutert, durch Hunger, Seuchen usw. die Nichtjuden dazu zu bewegen, die jüdische Herrschaft zu akzeptieren. Ein weiteres Klischee des Mittelalters und der frühen Neuzeit war das des jüdischen Wucherers. Das auf dem Zweiten Laterankonzil von 1139 erlassene Zinsverbot wurde mit der zunehmenden Bedeutung des Kreditwesens für die spätmittelalterliche Wirtschaft gelockert, wodurch Christen plötzlich in Konkurrenz zu den Juden standen, denen der Geldverleih bis dahin allein gestattet war. Der Vorwurf, Wucherzinsen zu nehmen, war ein Mittel, die Juden aus dem Bankgeschäft zu verdrängen und zu marginalisieren. In der frühen Neuzeit war das Klischee vom reichen Juden weit verbreitet. Bekannte Beispiele sind der württembergische Hofaktor Josef Süß Oppenheimer 1698 bis 1738 und der Frankfurter Bankier Meyer Amschel Rothschild 1744 bis 1812 mit seinen Nachkommen, deren Reichtum in einem, in Klammern unrichtigen, induktiven Schluss generalisiert wurde und noch heute Stoff für Verschwörungstheorien liefert. Dieser Vorwurf ist in den Protokollen beinahe allgegenwärtig und gipfelt in der Behauptung, die Juden würden bereits zur Abfassungszeit faktisch alles Geld der Welt besitzen. Der zentrale Gedanke der Protokolle, nämlich dass sich die Juden schließlich insgeheim verschwören würden, um ihre bösen Pläne gegen die Christenheit in die Tat umzusetzen, findet sich seit dem 13. Jahrhundert in der christlichen Imagination, als der englische Mönch Matthäus Parisiensis 1200 bis 1259 in seiner Chronica Major behauptete, die Juden hätten sich insgeheim mit den Tartaren verbündet, um sich an den Christen zu rächen. Dieser Gedanke findet sich seit 1869 verstärkt im antisemitischen Diskurs. In diesem Jahr veröffentlichte der französische Rechtskatholik Henri Roger Gouguenot de Mosso 1805 bis 1876 sein Werk Les Juifs, le Judaisme et la Judaisation des Peuples Chrétiennes, in dem er die beiden Zweige der bis dahin gängigen Verschwörungstheorien, den antisemitischen und den antimasonischen, verknüpfte. Die Freimaurerei sei ein von den Juden geschaffener künstlicher Judaismus mit dem Ziel, Christen für das Judentum zu rekrutieren. Cohn nennt das Buch die Bibel des modernen Antisemitismus. In der Folge geraten die angeblich engsten Verbindungen von Synagogen und Logen zu einem feststehenden Topos der antisemitischen Literatur. Nach dem israelischen Historiker Jakob Katz war es für französische Antisemiten nachgerade unmöglich, nicht auch die Freimaurerei zu attackieren. Ein weiteres konstitutives Element des modernen Antisemitismus kommt in den Protokollen der Weisen von Zion nicht vor. Die Rassentheorie, nach der die Juden biologisch andersartig als andere Menschen wären. Diese Überzeugung hatte nach dem Essay Sur une égalité des races humaines von Arthur de Gobineau 1816 bis 1882 aus dem Jahr 1853, der seit 1901 auch auf Deutsch vorlag und angestoßen durch Darwins 1859 erschienene Entstehung der Arten, die rassistisch umgedeutet wurde, verstärkt um sich gegriffen. Völkische Kreise in Deutschland waren in ihrem Denken von diesen Ideen derart durchdrungen, dass sie gar nicht anders konnten, als die Protokolle in diesem rassistischen Sinne zu verstehen, als sie diese nach 1919 lasen. Für sie waren die dort beschriebenen Ränke typischer Ausdruck der angeborenen jüdischen Racheseele, die dort fantasievoll ausgemalte Weltverschwörung war für sie Folge eines Zerstörungstriebes, der nicht religiös oder kulturell bedingt war, sondern rassisch. Nach Norman Cohn war die logische Folge dieses rassistischen Verständnisses der Verschwörungstheorie die biologische Vernichtung der vermeintlichen Hintermänner der Verschwörung. Abschnitt: Erste Veröffentlichungen. Unterabschnitt: Russland. Die älteste Fassung der Protokolle erschien vom 26. August bis zum 7. September 1903 in neun Folgen in der rechtsextremen Sankt Petersburger Zeitung Znamya (russisch für das Banner) unter dem Titel Das jüdische Programm zur Welteroberung. Der Herausgeber Pawel Kruschewan (1860 – 1909) war ein den Schwarzen Hundert nahestehender Antisemit, der im selben Jahr in Chișinău ein Pogrom organisiert hatte. Er behauptete, es handele sich um authentische Sitzungsprotokolle der Weltallianz der Freimaurer und der Weisen von Zion, die in Frankreich angefertigt worden seien. Dort befänden sich auch die Geheimarchive der Zentralkanzlei von Zion, dessen Vertreter indes nicht mit der zionistischen Bewegung verwechselt werden dürften. 1904 druckte der polnische Antisemit Hipolit Lutostański einen Teil des russischen Textes ebenfalls als angebliche Übersetzung aus dem Französischen, im zweiten Band seines Werks Talmud i Evrei (Der Talmud und die Juden) ab. 1905, im Jahr der ersten russischen Revolution, folgten weitere Editionen in Moskau und Sankt Petersburg, die die Ereignisse zu erklären versuchten. Der Journalist Georgi Budmi (1856 – 1919) vom Orthodox-Nationalistischen Bund des Russischen Volkes folgte in seiner Edition, die er unter wechselnden Titeln mehrfach herausgab, weitestgehend der Herkunftslegende der Znamya, nur gab er nun ein Datum an: Am 9. Dezember 1901 sei der Text aus dem Französischen übersetzt worden. In der Ausgabe von 1907 gab er zudem an, er entstamme den Akten einer Freimaurerloge des ägyptischen Ritus Misraïm (gemeint ist wohl der Memphis-Misraïm-Ritus), die vor allem von Juden besucht würde, und rückte ihn in die geistige Nähe zum Zionismus. Die Version, die schließlich weltweit verbreitet wurde, erschien gleichfalls 1905 in der zweiten Ausgabe eines apokalyptischen Werkes des religiösen Schriftstellers Sergej Nilus (1862 – 1929), Das Große im Kleinen oder Die Ankunft des Antichrist und die herannahende Herrschaft des Teufels auf der Erde. Darin malte er in Anlehnung an den zweiten Thessalonicher Brief eine endzeitliche Verschwörung der Kirche des Satans gegen das Christentum aus, die im Wesentlichen aus der jüdischen Freimaurerei bestehen würde. Angeblich mehrten sich schon die Vorzeichen, weswegen bald der falsche Messias der Juden erscheinen würde, der Antichrist, der wiederum der Wiederkunft Christi vorangehe. Den Juden war in dieser dualistischen Sicht die Rolle der Widersacher Gottes zugewiesen, die – ganz gegen ihre Absicht – den heilsgeschichtlichen Prozess vorantreiben und sich kurz vor dem Ende der Zeit doch noch zum Christentum bekehren würden. Das vom Pseudo-Paulus in 2. Thessalonicher 2,7 erwähnte Geheimnis der Bosheit sei die jahrtausendealte Verschwörung der Juden, von der Nilus in einem späteren Werk behauptete, sie gehe auf den König Salomo zurück. Als zwölftes Kapitel hatte er daher einen erweiterten Text der Protokolle in sein Buch eingefügt. Nilus hatte den Text umgearbeitet, um auf die aktuelle Politik des Jahres 1905 eingehen zu können, behauptete aber, sie seien 1902 – 1903 vorgetragen worden. Nilus fügte außerdem Zwischenüberschriften ein, die besonders die Rolle der Freimaurer in der imaginierten Weltverschwörung herausstrichen, die im eigentlichen Text nur eine untergeordnete Rolle spielen. Die angebliche Zusammenarbeit von Juden und Freimaurern war völlig fiktiv, da die Logen alles andere als revolutionär waren und viele sich weit bis ins 20. Jahrhundert hinein weigerten, Juden aufzunehmen. Wie groß das Aufsehen war, das die Protokolle bei ihrem Erscheinen erregten, ist unklar. Einerseits wurden sie in Moskau von den Kanzeln verlesen, andererseits lassen sich keine Reaktionen nachweisen, weder in der übrigen antisemitischen Publizistik noch etwa in Pogromen. In den folgenden Jahren interessierten sich nur wenige Menschen für den Text, der zunehmend als Verschwörungstheorie durchschaut wurde. Das änderte sich mit der russischen Oktoberrevolution 1917 und dem anschließenden Bürgerkrieg, als die konterrevolutionären Weißen die Protokolle zum Verständnis des ihnen sonst unbegreiflichen Geschehens heranzogen. Es wurde das Gerücht verbreitet, dass Zarin Alexandra Fjodorowna habe vor ihrer Ermordung die Protokolle der Weisen von Zion bei sich gehabt. Von radikal antibolschewistischen Emigranten wie Fjodor Winberg (1868 bis 1927) oder dem Baltendeutschen Alfred Rosenberg wurden sie nach West- und Mitteleuropa gebracht, weil man hoffte, mit ihnen die Unterstützung gegen den angeblichen jüdischen Bolschewismus organisieren zu können. In der Folge erschienen in vielen Ländern Editionen der Protokolle. Auch wenn sie in den Formulierungen zum Teil deutlich voneinander abweichen, fußen sie im Kern doch alle auf Nilus Ausgabe von 1911. Unterschiede lassen sich vor allem in der Kommentierung feststellen. Dass es der geheime Zweck des Baus der U-Bahn wäre, von ihnen aus ganze Städte in die Luft sprengen zu können, erschien mehreren Herausgebern zu fantastisch. Sie meinten, man müsse diese Passagen metaphorisch verstehen. Von nun an wurden die Protokolle nicht mehr als religiöse Warnung vor dem Bösen der Endzeit, sondern als politische Analyse der jeweiligen Gegenwart gelesen. Unterabschnitt Deutschland. Die erste nicht-russische Fassung basiert auf Nilus zweiter Auflage von 1911. Sie wurde im Januar 1920 von Ludwig Müller von Hausen, dem Gründer und Vorsitzenden des Verbandes gegen die Überhebung des Judentums, unter dem Pseudonym Gottfried zu Beek vorgelegt, der in Berlin intensive Kontakte zu rechtsextremen russischen Emigranten pflegte. In seiner Einleitung schmückte Müller von Hausen / zu Beek die Legende, wonach die Protokolle 1897 auf dem Basler Zionistenkongress entstanden wären, aus. Angeblich habe ein Späher der russischen Regierung einen jüdischen Gesandten bestochen, der die Protokolle zur angeblichen jüdischen Freimaurerloge zur aufgehenden Morgenröte nach Frankfurt am Main bringen sollte und so Gelegenheit erhalten habe, sie in einer Nacht abzuschreiben, daher ihr fragmentarischer Charakter. Dieser Text sei dann an Nilus gesandt worden, der sie 1901 ins Russische übersetzt und ihm, zu Beek, die alleinigen Rechte übertragen haben soll. Die Ausgabe von Müller von Hausen / zu Beek brachte es allein bis 1938 auf 22 Auflagen. Der Historiker Jakob Katz betont, dass die Protokolle nur eine von vielen antisemitischen Veröffentlichungen waren, die das Land damals überschwemmten. Dennoch zeigt ihr publizistischer Erfolg, dass in der Weimarer Republik das Bedürfnis nach einem Sündenbock für den Sturz der Monarchie und für die Niederlage im Weltkrieg angesichts der eigenen rassischen Überlegenheit, die die völkische Bewegung immer verkündet hatte, groß war. Seit 1929 erschien das Werk im Parteiverlag der NSDAP. Im Vorwort wurde gedroht, ein nationalsozialistisches Deutschland werde dem Judentum die Rechnung präsentieren, die dann nicht mehr mit Gold zu bezahlen ist. Außerdem bereicherte zu Beek in seiner Kommentierung das Spektrum der vermeintlichen Verschwörer um die ernsten Bibelforscher, deren Millenarismus er als Eintreten für ein jüdisches Weltreich mit missdeutete. Der spätere NSDAP-Parteiideologe Alfred Rosenberg legte 1923 einen ausführlichen Kommentar vor, in dem er die Nachkriegsentwicklung als Bestätigung der in den Protokollen geschilderten Pläne ausdeutete. Sie wurde ein publizistischer Erfolg und erlebte 1924, 1933, 1938 und 1941 Neuauflagen. 1927 erschien seine Schrift Der Weltverschwörerkongress zu Basel, indem er sich Nilus These zu eigen machte, wonach die Protokolle die geheimen Beschlüsse des Zionistenkongresses des Jahres 1897 enthielten. 1924 brachte Theodor Fritsch unter dem Titel Die zionistischen Protokolle das Programm der internationalen Geheimregierung eine dritte deutsche Version auf den Markt, diesmal als angebliche Übersetzung aus dem Englischen nach dem im Britischen Museum befindlichen Original. Fritsch führte im Vorwort als Argument für die Echtheit an, ein arischer Kopf könne sich ein solches System spitzbübischer Niedertracht gar nicht ausdenken und verlangte, man müsse nun das Judentum als die alleinigen Schuldigen zur Rechenschaft ziehen, den geschworenen Feind der ehrenhaften Menschheit. Unterabschnitt englischsprachige Länder. Die englische Übersetzung der Protokolle unter dem Titel The Jervis Peril kam Anfang 1920 auf den britischen Markt. Die konservative Morning Post veröffentlichte im selben Jahr unter dem Titel The Cause of World Unrest eine Textsammlung zu den Protokollen, ließ aber deren Echtheit als offene Frage erscheinen. In den Vereinigten Staaten gab der Industrielle Henry Ford eine Zusammenfassung mehrerer Artikel aus einer Zeitung, The Dearborn Independent, unter dem Titel The International Jew: The World's Foremost Problem (deutsch: Der internationale Jude) heraus, die den Text der Protokolle mit einer ausführlichen Kommentierung bot. Die Publikation erreichte eine Auflage von 500.000 Stück, Übersetzungen erschienen in Frankreich, Norwegen, Dänemark, Polen, Bulgarien, Italien, Griechenland und erreichten schließlich auch Japan und China. Damit trug Ford, der sich seit einem Rechtsstreit 1927 von den Protokollen distanzierte, zu ihrer weltweiten Verbreitung bei. Unterabschnitt Frankreich: In Frankreich erschienen drei verschiedene Übersetzungen. Am weitesten verbreitet wurde die von Monsignore Ernest Jouin (1844 – 1932), einem katholischen Priester, der 1920 in der Revue Internationale des Sociétés Secrètes erschien. Zur Verbreitung der Protokolle in Frankreich trug die amerikanische Antisemitin Leslie Frey (alias Paquita Louise de Chichemarev) 1872 – 1970 bei. In einem Zeitungsartikel stellte sie 1921 die Behauptung auf, Verfasser der Protokolle wäre in Wahrheit der kulturzionistische Publizist Ascher Ginzberg. Er habe sie um 1890 in Odessa in hebräischer Sprache für seinen Geheimbund B'nai Moshe (Söhne des Mose) verfasst. Eine französische Übersetzung des Textes sei an die Alliance Israélite Universelle, eine international tätige jüdische Kulturorganisation, und von dort 1897 zum Basler Kongress gegangen, von wo Nilus ' Abschrift stamme. Aufdeckung der Fälschung: Zweifel an der Echtheit der Protokolle kamen schon sehr früh auf. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg ließ das russische Innenministerium eine Untersuchung anstellen, die zu dem Ergebnis kam, dass sie gefälscht seien. Die Londoner Tageszeitung The Times rezensierte das Buch zunächst zustimmend. Im August 1921 veröffentlichte ihr Korrespondent in Istanbul Philip Graves dann eine Serie von Artikeln, in denen er erstmals nachwies, dass die Protokolle ein Plagiat darstellten. Sie waren über weite Strecken von Jolys Buch aus dem Jahre 1864 abgeschrieben, und das auch noch auf eine ungeschickte und leicht zu durchschauende Weise. Damit war bewiesen, dass es sich um eine Fälschung handelte. Fälschung nicht in dem Sinne, dass ein real existierendes Dokument verfälscht worden wäre, denn ein solches Dokument hatte es ja nie gegeben. Graves wies vielmehr nach, dass der gesamte Text ein böswilliges Fantasieprodukt war, mit dem die Juden und namentlich die Bundisten für die Rolle, die sie in der russischen Revolution von 1905 gespielt hatten, schlecht gemacht werden sollten. Der deutsche Journalist Binjamin Segel veröffentlichte 1924 eine Erledigung des Glaubens an die Echtheit der Protokolle. Er warnte im Vorwort davor, die Dummheit und Leichtgläubigkeit auch gebildeter Menschen zu unterschätzen, und trug alle Argumente zusammen, die auf eine Fälschung hindeuteten. Auch weil sein Buch in einem jüdischen Verlag erschien, hatte es kaum Wirkung, da es von Antisemiten als interessensgeleitete Schadensbegrenzung abgetan wurde. Größere Publizität erlangte der Charakter der Protokolle als Fälschung im Berner Prozess, der vom November 1933 bis Oktober 1934 und von April bis Mai 1935 vor dem Obergericht des Kantons Bern geführt wurde. Darin ging es um eine Strafanzeige des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes und der Israelitischen Kultusgemeinde Bern gegen fünf Mitglieder der Nationalsozialistischen Eidgenössischen Arbeiterpartei bzw. der Nationalen Front, die antisemitisches Propagandamaterial verbreitet hatten, darunter auch die Protokolle der Weisen von Zion in der Fritzschen Ausgabe. Das Verfahren zog sich hin, unter anderem weil beide Seiten Gutachter aus dem Ausland hinzuzogen. Mehrere Teilnehmer und Beobachter des ersten Zionistischen Weltkongresses 1897 sagten aus, dass es dort einzig um die Schaffung einer gesicherten Heimstätte für Juden in Palästina gegangen war und alle Beratungen öffentlich stattgefunden hatten. Irgendwelche Geheimprotokolle konnte es daher nicht geben. Der deutsche Sachverständige, der Nationalsozialist Ulrich Fleischhauer, 1876 bis 1960, erklärte daraufhin Nilus Herkunftslegende kurzerhand für irrig und behauptete, parallel zum Zionistenkongress habe im August 1897 ein Kongress des Ordens B'nai B'rit und jüdischer Hochgradlogen stattgefunden, auf dem die Protokolle beschlossen worden seien. Das Gericht ließ sich von dieser unbewiesenen Behauptung nicht täuschen und stellte am 14. Mai 1935 in seiner Urteilsbegründung fest, Zitat, irgendein Beweis dafür, dass die sogenannten Protokolle, wie sie in der Broschüre Fritsch enthalten sind, irgendwo und irgendwann von einem oder mehreren Juden im Auftrag einer geheimen jüdischen Weltregierung ausgearbeitet, vorgetragen, beraten worden sind, ist nicht erbracht. Zitat Ende. Die Protokolle seien ein Plagiat von Joly und zudem Schundliteratur. Daher verurteilte es die zwei Angeklagten in erster Instanz wegen Verstoßes gegen Artikel 14 des Gesetzes über das Lichtspielwesen und Maßnahmen gegen die Schundliteratur zu symbolischen Geldstrafen und einer teilweisen Übernahme der Gerichtskosten. In einem Berufungsverfahren wurde das Urteil im November 1937 vom Berner Obergericht aufgehoben, weil der Begriff Schundliteratur auf politische Literatur nicht anwendbar sei, der die Komponente der Unzucht fehle. Die Tatsache, dass die Protokolle ein Fantasieprodukt sind, zog das Gericht aber nicht in Zweifel. Die Zahlung von Schadenersatz wurde den Beklagten mit der Begründung verweigert, wer aber solche Hetzartikel gemeinster Sorte in Verkehr bringt, muss die ihm daraus entstehenden Kosten selber tragen. Die Aufdeckung der Fälschung blieb weitestgehend folgenlos. Zurbeek, Rosenberg und andere Anhänger der Protokolle behaupteten nun einfach, Joly wäre ein Jude gewesen und hätte in Wahrheit Moishe Joel geheißen. Insofern widerlege seine Satire aus dem Jahr 1864 die Authentizität der Protokolle nicht, sondern bestärke sie. Dass im Dialog au Enfer von den Juden überhaupt keine Rede war, sondern es einzig um Napoleon III. Ging, focht sie dabei nicht weiter an. Fleischhauers Gutachten, dem das Gericht keinen Glauben geschenkt hatte, wurde publiziert und diente fortan als weiterer Beleg für die Echtheit der Protokolle. In der Folgezeit fanden seine Mitarbeiter in der nationalsozialistischen Zeitschrift Weltdienst immer neue Parallelen zwischen den Werken Jolys und Herzls und führten sie als Bestätigung ihrer ursprünglichen Überzeugungen an. Abschnitt Rezeption. Unterabschnitt Völkische Bewegung und Nationalsozialismus. Konstantin von Gebsattel, der geheime Oberleiter des Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes, dem die Protokolle bereits Anfang März 1919 vorlagen, äußerte sich zu ihnen in einem Brief an Heinrich Claß, ob es eine Fälschung ist oder nicht, jedenfalls entspricht es der Wirklichkeit. Mit der Wirkung der Protokolle werden Morde und Mordanschläge in der Weimarer Republik in Zusammenhang gebracht. So wurde 1922 in Berlin ein Attentat auf den wichtigsten Führer der russischen Emigranten, den Historiker Pawel Nikolajewitsch Miljukow, ausgeübt. Einer der Mörder, Fjodor Winberg, hatte die Protokolle 1918 nach Deutschland gebracht und in seiner in Berlin erscheinenden Zeitschrift Lutsch Sveta, auf Deutsch Lichtstrahl, in Auszügen veröffentlicht. Spektakulärer war am 24. Juni 1922 der Mord am deutschen Außenminister Walter Rathenau, der sich zuvor wegen seiner jüdischen Abstammung einer beispiellosen antisemitischen Hetzkampagne ausgesetzt gesehen hatte. Seine Aussage, wonach die Geschicke der Welt von etwa 300 mächtigen Männern geleitet würden, Rathenau dachte dabei an Unternehmer, Bankiers usw., war von Müller von Hausen/Zurbeek aufgegriffen und zu der Denunziation umgedeutet worden, Rathenau selber wäre einer der 300 Weisen von Zion, die mit ihm an die Macht gelangt seien. Auf diese Annahme berief sich der rechtsradikale Student Ernst Werner Techow 1901 bis ca. 1945, der den Wagen der Attentäter gesteuert hatte, bei seiner Verteidigung vor Gericht. Der nationalsozialistische Theoretiker Gottfried Feder verfasste seine 1923 erschienene Schrift Der deutsche Staat auf nationaler und sozialer Grundlage, zu der Adolf Hitler ein Geleitwort beisteuerte, ausdrücklich als Gegenschrift gegen die Protokolle der Weisen von Zion. Hitler selbst nahm bereits in einer seiner ersten veröffentlichten Äußerungen Bezug auf die Protokolle der Weisen von Zion. In dem von seinem Freund Dietrich Eckart herausgegebenen Zwiegespräch zwischen Adolf Hitler und mir beschreibt er eine jüdische prophetische Landkarte, offensichtlich die in der Ausgabe zur Beeks, die die jüdische Umklammerung Deutschlands illustrieren sollte. Auch in Mein Kampf zieht er Hitler die Protokolle als Beweis für seine antisemitischen Thesen heran. Zitat: Wie sehr das ganze Dasein dieses Volkes auf einer fortlaufenden Lüge beruht, wird in unvergleichlicher Art in den von den Juden so unendlich gehassten Protokollen der Weisen von Zion gezeigt. Sie sollen auf einer Fälschung beruhen, stöhnt immer wieder die Frankfurter Zeitung in die Welt hinaus, der beste Beweis dafür, dass sie echt sind. Was viele Juden unbewusst tun mögen, ist hier bewusst klargelegt. Darauf aber kommt es an. Es ist ganz gleich, aus wessen Judenkopf diese Enthüllungen stammen. Maßgebend aber ist, dass sie mit geradezu grauenerregender Sicherheit das Wesen und die Tätigkeit des Judenvolkes aufdecken und in ihren inneren Zusammenhängen sowie den letzten Schlusszielen darlegen. Zitat Ende. 1927 veröffentlichte Hitlers Freund Hermann Esser seine Schrift Die jüdische Weltpest, die in der Zeit des Nationalsozialismus mehrere Neuauflagen erlebte. Darin zitiert er ausführlich aus den Protokollen, die wie der Talmud angeblich Menschenhass, Verworfenheit, Raubgier, Despotismus, Enteignungskoller und zahlreiche andere negative Eigenschaften der Juden beweisen würden. Es gebe daher nur eine angemessene Strafe für das Judentum: massenhafte Ausrottung. In seinen späteren Reden kam Hitler nur selten explizit auf die Protokolle zurück. Am 13. Mai 1943 unterhielt er sich mit Joseph Goebbels, der sie für weiterhin aktuell und sehr brauchbar für die Propaganda erklärte, aber die Frage offen ließ, ob sie echt oder von einem genialen Zeitkritiker erfunden seien. Hitler äußerte sich von ihrer absoluten Echtheit überzeugt und meinte, dass sie das immer gleiche Wesen der Juden zeigen würden. Es bleibe also den modernen Völkern nichts anderes übrig, als die Juden auszurotten. Am 13. Oktober 1934 ordnete Erziehungsminister Bernhard Rust an, die Protokolle hätten als Lehrstoff an allen Schulen des Reiches behandelt zu werden. 1936 veröffentlichte Eugen Freiherr von Engelhardt das Werk Jüdische Weltmachtpläne, das mehrere Auflagen erlebte. Darin verband er die Protokolle wieder stärker mit dem antimasonischen Diskurs und konstruierte Verbindungen zum Illuminatenorden, einer deutschen radikalaufklärerischen Geheimgesellschaft, die 1785 aufgelöst worden war. Seit den Veröffentlichungen August Barruels 1797-1798 wurden sie von Verschwörungstheoretikern für die Französische Revolution und allen anderen Revolutionen weltweit verantwortlich gemacht. Engelhardt behauptete nun, dass die Illuminaten ihrerseits nur Werkzeuge der Weisen von Zion gewesen seien und führte alle möglichen Autoritäten an, um die Echtheit der Protokolle zu beweisen. Auch Julius Streicher pries sie in seinem Propagandablatt Der Stürmer. Bis Ende der 1930er Jahre wurden die Protokolle im nationalsozialistischen Deutschland in großen Auflagenzahlen immer wieder aufgelegt. Ob die Nationalsozialisten wirklich an die Authentizität der Protokolle glaubten oder sie nur wider besseres Wissens als Propaganda benutzten, ist in der Forschung umstritten. Der amerikanische Publizist Walter Laqueur glaubt, dass die nationalsozialistische Führung von Hass und Verachtung gegenüber dem Judentum motiviert war, nicht aber durch Furcht vor einer Verschwörung, wie sie die Protokolle ausmalen. Der deutsche Historiker Johannes Rogalla von Bieberstein belegt, dass Zweifel an der Echtheit der Protokolle im Judenreferat des Reichssicherheitshauptamtes verbreitet waren. Norman Cohn sieht dagegen in Hitler sowohl einen zynischen Taktiker der Macht, der jedwede Überzeugung in seine Propaganda einband, wenn sie nur seiner Macht diente, als auch den Getriebenen, der besessen war von Phantasien über die jüdische Weltverschwörung. Was von beiden in Hitler gerade aktiv präsent gewesen sei, lasse sich nicht unterscheiden. Der amerikanische Politikwissenschaftler Daniel Pipes ist überzeugt, dass Hitler, wenn auch nicht in allen Einzelheiten, so doch in groben Zügen von der Verschwörungstheorie überzeugt war, nach denen er politisch handelte und unter deren entsetzlicher Konsequenz die Welt zu leiden hatte. Unterpunkt: anti-illuminatische und esoterische Verschwörungstheorien. Die englische Publizistin Nesta Webster zog in ihrem 1921 erschienenen Werk World Revolution – The Plot Against Civilization, zu deutsch etwa Weltrevolution – Die Verschwörung gegen die Zivilisation, Klammer zu, Parallelen zwischen den Komplotten der Weisen von Zion und denen der Illuminaten, die seit jeher hinter allen Verschwörungen stecken würden. Diese Deutungstradition ist bis in die Gegenwart unter Verschwörungstheoretikern verbreitet. Der kanadische Autor William Guy Carr spann den Gedanken 1957 in seinem Buch The Red Fog Over America, in Klammern übersetzt etwa Der rote Nebel über Amerika, Klammer zu, fort und behauptete, Nilus habe, indem er die Juden als Weltverschwörer bezeichnete und so den Verdacht von den Illuminaten ablenkte, diesen direkt in die Hände gespielt. Ähnliches behauptet Milton William Cooper in seinem 1991 erschienenen Buch Behold the Pale Horse, in dem er den vollständigen Text der Protokolle wiedergibt, aber darauf hinweist, man müsse das Wort Juden jedes Mal durch Illuminaten ersetzen. In dem 1982 erschienenen Bestseller Der Heilige Gral und seine Erben deuten die Autoren Henry Lincoln, Michael Bagent und Richard Lees die Protokolle esoterisch um. Ihrer Ansicht nach geht es um eine jahrhundertealte Verschwörung mit dem Ziel, die Merowinger zurück an die Macht zu bringen, für die sie eine direkte Abstammung von Jesus von Nazareth konstruieren. Auch sei gar nicht Zion gemeint, sondern die 1956 gegründete, angeblich viel ältere Prieur de Sion. In dem 1995 erschienenen Werk Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert verbreitete der deutsche Autor Jan Udo Holley unter seinem Pseudonym Jan van Helsing ebenfalls die Protokolle in esoterisch-okkultistischer Interpretation. Daneben listet er nahezu alle vermeintlichen Übeltäter aus rechtsextremistischen Verschwörungstheorien wieder auf: die Illuminaten, Freimaurer, Außerirdische und andere. In dieser geschichtsrevisionistischen Darstellung erscheint Hitler als Marionette der Weisen von Zion. Juden seien somit am Holocaust selbst schuld. Das Werk wurde 1996 staatsanwaltschaftlich beschlagnahmt. Ebenso führt der esoterische Autor Stefan Erdmann die Protokolle als Beleg für eine angestrebte neue Weltordnung an und behauptet in seinem 2005 in Holleys Verlag erschienenen Buch Geheimakte Bundeslade – Das größte Geheimnis der Menschheit, sie seien unzweifelhaft bereits zu großen Teilen umgesetzt. In Großbritannien vertritt der ehemalige Sportreporter David Icke ähnliche esoterische Verschwörungstheorien, die in der Annahme kulminieren, hinter den Weisen von Zion steckten reptiloide Außerirdische, die sich von Menschenfleisch ernähren würden. Ob die Protokolle von jüdischen Mitgliedern dieser Weltverschwörung oder zu dem Zweck verfasst worden seien, die Juden zu Unrecht zu beschuldigen, spiele keine Rolle. Unterpunkt: heutiges Westeuropa und Nordamerika. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind die Protokolle in West- und Mitteleuropa weitgehend aus dem öffentlichen Blickfeld verschwunden. Nur noch wenige Verschwörungstheoretiker und Antisemiten berufen sich auf die Protokolle, wie etwa Horst Mahler. In Deutschland wird ihre Verbreitung als Volksverhetzung strafrechtlich verfolgt. Zuletzt wurde im Jahr 2001 eine Ausgabe auf Beschluss des Amtsgerichts Hamburg beschlagnahmt. Die Bundesprüfstelle schätzt sie als jugendgefährdend ein und indiziert Medien wie Webseiten oder CDs, die sich positiv auf sie beziehen. Gleichwohl ist der Text in einer 1998 im Wallstein Verlag erschienenen wissenschaftlichen Ausgabe sowie auf zahlreichen Webseiten des Internets leicht greifbar. Der wegen seiner Holocaustleugnung berüchtigte Bischof der Piusbruderschaft Richard Williamson beruft sich in seinen Predigten und Rundschreiben seit Jahrzehnten auf die Protokolle, die er als „ gottgesandt “bezeichnet. Auch andere Vertreter der Piusbruderschaft, darunter ihr Gründer, der verstorbene Erzbischof Marcel Lefebvre, benutzten gerne das Konzept einer jüdisch-freimaurerisch-atheistischen Weltverschwörung. Ähnliches vertritt der rechtsextreme, sedisvakantistische katholische Theologe Johannes Rothkranz in seinem Buch Die Protokolle der Weisen von Zion – Erfüllt. In den Vereinigten Staaten sorgten in den 1970er Jahren die rechtsextremen Gruppen National States Rights Party und California Noontide Press für den Vertrieb der Verschwörungstheorie. Von Vertretern der rechtsextremen Milizen werden sie heute ebenso propagiert wie von Anhängern der Nation of Islam. Walmart, das umsatzstärkste Unternehmen der Welt, vertrieb die Protokolle in den Vereinigten Staaten bis ins Jahr 2004. Auch in Kanada waren sie nach 1945 erhältlich. Auch in den Verschwörungstheorien zum 11. September 2001 wird gelegentlich Bezug auf die Protokolle genommen. Matthias Bröckers bringt den damaligen israelischen Premierminister Ariel Sharon, dessen Regierung er eine Mitverantwortung an den Attentaten unterstellt, mit den Protokollen in Verbindung. Bröckers bezeichnet sie zwar als Propaganda, dennoch habe Sharon sich wie Hitler an den Zielen der in ihnen dargelegten Weltherrschaftsfantasien orientiert. Unterpunkt Sowjetunion und postsowjetisches Russland. Bereits zu Zeiten der Sowjetunion wurden Gerüchte einer jüdischen Weltverschwörung verbreitet. Nach dem Sechstagekrieg 1967 wurde eine Propagandakampagne gestartet, die den Zionismus als weltweite Bedrohung beschrieb und sich in verschwörungstheoretischen Diskursbahnen bewegte. Der Zionismusforscher Juri Iwanow veröffentlichte 1969 ein Werk Osterojner Zionism auf Deutsch Vorsicht Zionismus, das im Wesentlichen die Grundlinien der Protokolle folgte. In den 70er Jahren warnte die Sowjetführung wiederholt vor einer jüdisch-freimaurerischen Verschwörung, als deren Anführer die Dissidenten Alexander Solschenizyn und Andrei Sacharow sowie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hingestellt wurden. Im postsowjetischen Russland verbreitete die radikal-nationalistische Organisation Pamjat in den 1990er Jahren Text und Ideen der Protokolle der Weisen von Zion. Noch heute wird das Andenken an Sergei Nilus gepflegt, der in kirchlichen und patriotischen Kreisen als Kultfigur. Seine Bücher, vor allem jene, die die Protokolle enthalten, finden breite Käuferschichten. In einer Anthologie apokalyptischer und antisemitischer Schriften mit dem Titel auf Deutsch Russland vor der zweiten Ankunft, die von Auflage zu Auflage erweitert wird und mittlerweile zweibändig erscheint, sind auch die Protokolle der Weisen von Zion zu finden. Die Startauflage betrug 1993 100.000 Stück. Das Buch ist ein Bestseller und wird auch in Raubdrucken verbreitet. Auch in der bildenden Kunst werden die Protokolle und ihre Symbolsprache verwendet und als bekannt vorausgesetzt. Der populäre Maler Ilja Glasunow stellte in seinem 1990 entstandenen Monumentalgemälde Das große Experiment die blutige Geschichte Russlands im 20. Jahrhundert dar. Exakt im Mittelpunkt des Bildes, zwischen den Köpfen von Marx, Lenin und Stalin, platzierte er das mit kabbalistischen Zeichen geschmückte Pentagramm, wie es auch auf Nilus Ausgabe aus dem Jahr 1911 zu sehen ist. Damit deutet er an, dass Marx und die Bolschewiki Agenten einer jüdischen Verschwörung seien. Unterpunkt Arabische Welt und Islam. In der islamistischen Welt, insbesondere in den arabischen Staaten, entfalten die Protokolle der Weisen von Zion derzeit ihre größte Wirkung. Verbreitet ist der Eindruck, vom Westen kulturell, technisch, wirtschaftlich und politisch gedemütigt und unterdrückt zu werden. Die Kreuzzüge werden hier als Beginn einer Tradition gesehen, die über den Imperialismus und Kolonialismus des 19. und 20. Jahrhunderts bis zur Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 und dem seitdem schwelenden Nahostkonflikt reicht. Die zahlreichen Niederlagen, die die arabische Welt gegenüber dem Westen und dem westlich geprägten Israel hat hinnehmen müssen, führen zu Gefühlen der Ohnmacht und der Wut, die wiederum in Verschwörungsfantasien einen Ausdruck finden. Als Ursache erscheinen nicht etwa Rückstände in der Modernisierung der arabischen Länder oder mangelnde Einigkeit zwischen ihnen, sondern das böse, konspirative Wirken eines einzigen übermächtigen Gegners, das Judentum. Die idealtypische Ausformulierung dieser Verschwörungsdiskurses stellen die Protokolle dar. In den 1920er Jahren wurden von christlichen Arabern mehrere Übersetzungen der Protokolle ins Arabische angefertigt, ohne jedoch breite Wirkung in der muslimischen Welt zu finden. 1938 wurde auf einer von den Muslimbrüdern veranstalteten islamischen Parlamentarierkonferenz zugunsten Palästinas eine dieser Übersetzungen zusammen mit einer Übersetzung von Hitlers Mein Kampf verteilt, womit die Karriere dieser Schriften im islamisch geprägten Raum begann. Die erste von einem Muslim ins Arabisch übertragene Fassung der Protokolle wurde 1951 in Kairo herausgegeben. Seitdem hat sich der Glaube an das jüdische Welteroberungsprogramm in den arabischen und islamischen Ländern verbreitet, wo die Entlarvung der Protokolle bisher kaum bekannt ist. Bis 1970 wurden mindestens 9 Ausgaben der Protokolle in der arabischen Welt gedruckt. Heute wird ihre Zahl auf mindestens 60 geschätzt, wobei eine Auflage im Verlag Tlass Books des ehemaligen syrischen Verteidigungsministers Mustafa Tlass herausgegeben wurde. Sie kursieren auch im Internet. Das ägyptische Ministerium für nationale Führung gab 1956 eine Übersetzung ins Arabische heraus. In der Einleitung wird angegeben, dass die Protokolle nicht vom Basler Zionistenkongress von 1897 stammen würden, die angebliche Übereinstimmung mit verschiedenen jüdischen Dokumenten wie dem Talmud und mit der aktuellen jüdischen Politik beweise aber ihre Echtheit. Für diese Behauptung stützte sich der anonyme Herausgeber auf Rosenbergs Kommentierung. Der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser 1918 bis 1970 berief sich in einem Interview auf die Protokolle. Sein Bruder gab 1967 eine weitere arabische Ausgabe heraus. König Faisal von Saudi-Arabien 1906 bis 1975 verschenkte die Protokolle verschiedentlich an Staatsgäste. Die islamische Webseite Radio Islam nutzt seit 1996 die Protokolle als Waffe in ihrem Kampf gegen Juden und Zionisten. Die Hamas beruft sich in ihrer 1988 entstandenen Charta auf die Protokolle. Danach hätten die Juden sowohl die französische als auch die Oktoberrevolution ausgelöst, ebenso den Ersten Weltkrieg, dessen Zweck die Zerstörung des Kalifats gewesen sei, und den Zweiten Weltkrieg, an dem sie als Waffenhändler gut verdient und den sie benutzt hätten, um die Gründung ihres eigenen Staates vorzubereiten. Die Gründung der UNO und des Sicherheitsrats gehen ebenso auf sie zurück, denn mit diesen Institutionen könnten sie die Welt unmittelbar regieren. Es folgt ein englisches Zitat und danach die deutsche Übersetzung. Today it is Palestine. Tomorrow it will be one country or another. The Zionist plan is limitless. After Palestine, the Zionists aspire to expand from the Nile to the Euphrates. When they will have digested the region they overtook, they will aspire a further expansion, and so on. Their plan is embodied in the protocols of the Elders of Zion, and their present conduct is the best proof of what we are saying. Die deutsche Übersetzung: Heute ist es Palästina, morgen wird das irgendein anderes Land sein. Der zionistische Plan kennt keine Grenzen. Nach Palästina werden die Zionisten ihr Gebiet vom Nil bis an den Euphrat ausdehnen. Wenn sie die ganze Region verdaut haben, die sie übernommen haben, werden sie sich weiterer Expansion zuwenden und so fort. Ihr Plan ist in den Protokollen der Weisen von Zion verkörpert und ihr gegenwärtiges Verhalten ist der beste Beweis für das, was wir sagen. Zitat Ende. In Ägypten wurden 2002 in 41 Folgen die Fernsehserie Ein Reiter ohne Pferd ausgestrahlt, die auf den Protokollen beruhte. 2004 folgte ein libanesischer, Hisbollah-naher Sender. Aus arabischen Ländern stammende fremdsprachige Ausgaben wurden für das Ausland gedruckt, unter anderem für Schwarzafrika und Länder, in denen israelische Entwicklungshelfer tätig waren. Sie erlebten dabei zahlreiche Bearbeitungen. Ein arabischer Publizist beschrieb sie als Protokolle einer zionistischen Geheimversammlung, die 1954 in Budapest stattgefunden habe. Ein anderer als Protokolle des zionistischen Weltkongresses 1897 in Basel. Ebenfalls als Beschlüsse des ersten Zionistenkongresses in Basel wurden die Protokolle in einem 2004 neu von der palästinensischen Autonomiebehörde herausgegebenen Geschichtsbuch für das 10. Schuljahr dargestellt. Nach internationalen Protesten musste eine Neuauflage ohne den Hinweis auf die Protokolle aufgelegt werden. Auf der Frankfurter Buchmesse wurden 2005 an Ständen iranischer Verlage neben anderen englischsprachigen Ausgaben antisemitischer Bücher wie Ford's The International Jew auch die Protokolle in einer von der staatlichen Islamic Propaganda Organization herausgegebenen Fassung unter dem Titel Jewish Conspiracy zum Verkauf angeboten. Die Messeleitung wurde darauf erst nach Ende der Veranstaltung infolge von Presseberichten aufmerksam und erstattete Anzeige. Auch auf der im Februar 2006 in Casablanca durchgeführten Buchmesse wurden mehrere antisemitische Bücher von ägyptischen, syrischen und marokkanischen Verlagen ausgestellt, darunter aktualisierte Ausgaben von Hitlers Mein Kampf und der Protokolle. 2011 berief sich der oberste Rechtsgelehrte des Iran, Ali Chamenei, auf die Protokolle, als er sagte, dass das Abartige und Primitive, das in den führenden meinungsbildenden Medien dieser Welt zu finden sei, mit den in den Protokollen formulierten Zielen auf einer Linie liege. Von dem Palästinenser Musen al-Antabawi stammt die Schrift »Warum wir jeden Frieden mit den Juden ablehnen«. Sie ist am arabischen Raum weit verbreitet. Darin ist die Rede vom Juden, in Klammern Yahud, schlechthin. Es wird nicht zwischen Juden und Israelis differenziert. Al-Antabawi propagiert zur Lösung des Palästina-Problems eine Kombination von Koran und Gewehr. Frieden mit Israel widerspreche der Scharia. Er bedient sich ausführlich antisemitischer Klischees, um nachzuweisen, warum es mit den Juden weder Frieden noch Versöhnung geben könne. Dabei bezieht er sich explizit auch auf die Protokolle der Weisen von Zion. Die Juden planen die Beherrschung der Welt und deshalb zerstören sie die Moral und bemächtigen sich der Wirtschaft der einflussreichen Länder und der Medien. Gleichwohl gibt es auch in der arabischen Welt Gegenstimmen. 1948 ging Muhammad Fuad Shukri in seinem Werk Nazi-Deutschland, Studien zum zeitgenössischen europäischen Erbe 1939 bis 1945, auch auf die Fälschungsberichte der Protokolle ein. Der ägyptische Journalist Mark Sayi parodierte die Protokolle 2002 als Protokolle der arabischen Weisen, die eine angeblich arabische Weltverschwörung zum Thema haben. Zusammen mit seinen libanesischen Kollegen Hazim Shagia verwendete er sich gegen die weit verbreitete Einschätzung der Protokolle als authentisch. Unterpunkt andere Länder. Die Protokolle der Weisen von Zion tauchten Mitte der 1990er Jahre auch in Osteuropa wieder auf und wurden zuvor in Afrika, Südamerika, Australien, Neuseeland und Japan veröffentlicht. Dort war die erste Auflage bereits 1924 erschienen. In den 1930er Jahren, zur Zeit des Anti-Komintern-Pakts und des Krieges gegen China, waren die Protokolle Staatsdoktrin gewesen. Für eine Neuauflage unter dem Titel »Greift euch Japan, den letzten Feind« Die jüdischen Protokolle zur Beherrschung der Welt wurde 1993 intensiv Werbung gemacht. Das Buch war ein Bestseller, für Daniel Pipes ein Indiz, dass Antisemitismus auch in Ländern ohne jüdische Minderheit erfolgreich sein kann. Am 23. Oktober 2012 las Ilias Kasidiaris, Sprecher und Abgeordneter der griechischen Neonazi-Partei Chrysi Avgi, im griechischen Parlament aus dem 19. der Protokolle vor. Wissenschaftliche Deutungen: In der wissenschaftlichen Forschung herrscht Konsens, dass es sich bei den Protokollen der Weisen von Zion um einen fiktionalen Text handelt, der in keiner Weise reale Verhältnisse beschreibt. Die Politikwissenschaftlerin Hannah Arendt fiel in ihrer 1951 erschienenen Studie Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft auf, dass die in den Protokollen beschriebene Utopie eines totalen Staates den real existierenden totalitären Regimen ähnlich sehe. Auch ähnele die in den Protokollen beschriebene Arbeit einer konspirativen Geheimgesellschaft stark der einer Geheimpolizei. Daher kam sie zu der These, dass die Protokolle nicht nur das Motiv, sondern auch ein Modell für Hitlers Praxis der Machteroberung und Herrschaftsausübung geliefert hätten. Zitat: Die Nazis begannen mit ihrer ideologischen Fiktion einer Weltverschwörung und organisierten sich mehr oder weniger bewusst nach dem Modell der fiktiven Geheimgesellschaft der Weisen von Zion. Zitat Ende. Damit griff Arendt die Analyse des jüdischen Journalisten Alexander Rubinštejn auf, die dieser 1936 im tschechoslowakischen Karlsbad veröffentlicht hatte. Eine erste Monographie zu den Protokollen legte Norman Cohn 1967 unter dem Titel Warrant for Genocide in Klammern übersetzt etwa Ermächtigung zum Völkermord, Klammer zu, vor. Er sah in ihnen eine Rückkehr des dämonologischen Antijudaismus. Die in den Protokollen verbreitete Verschwörungstheorie habe eine bedeutende Motivation für den Holocaust dargestellt. Der italienische Medienwissenschaftler Umberto Eco glaubt, dass die Spuren weit verbreiteter Erfolgsromane, die er in den Protokollen nachweisen kann, wirkungsgeschichtlich dazu beitrugen, dass diese glaubwürdig erschienen. Der Leser habe in ihnen Vorstellungen und Klischees wiedergefunden, die ihm längst vertraut gewesen seien. Eine ähnliche These vertritt Jeffrey Sammons, eben dadurch, dass die Protokolle erkennbar fiktiv seien und ihre Wurzeln in Romanen hätten, seien sie der Kontrolle des logischen Diskurses entzogen und von der Überprüfung anhand der belegbaren Wahrheit befreit. Der amerikanische Politikwissenschaftler Daniel Pipes sieht den Schlüssel für die Breitenwirkung des Buches in der Widersprüchlichkeit und der mangelnden Konkretheit des Inhalts. Namen, Daten oder bestimmbare einzelne Fakten würden nicht genannt. So widersprüchliche Phänomene wie Philo und Antisemitismus, wie Kapitalismus und Sozialismus, wie Demokratie und Tyrannei würden als Werkzeuge der jüdischen Verschwörung hingestellt, so dass jeder sich in seinem jeweiligen Interesse davon bedroht fühlen müsse. Der Berliner Antisemitismusforscher Wolfgang Benz erklärt die Wirkungsmacht der Protokolle in ihrer Funktion als politischer Mythos. Zwar stehe im Kern dieses Mythos hier nicht ein reales Ereignis, sondern eine reine Fiktion, durch ständige Wiederholung, Assoziationen und Konnotationen gewinne die sinnstiftende Erzählung so scheinbar Realität und Überzeugungskraft. Das Stereotyp vom jüdischen Streben nach Weltdominanz sei beliebig verwendbar. Vom zaristischen Russland über NS-Deutschland bis in den Nahen Osten. Weil es in bestimmten emotionalen Bedürfnissen wurzele, sei es aufklärenden Gegenargumenten nicht zugänglich und dadurch besonders wirksam. Der österreichische Historiker Helmut Reinalter sieht die Wirkung der Protokolle weniger in ihrem Inhalt, der krude zusammengestückelt, schlecht strukturiert und zum Teil in sich widersprüchlich sei. Bedeutsamer sei vielmehr ihre schiere Existenz. Sie alleine scheine unabhängig vom konkreten Inhalt die angebliche Tatsache einer allumfassenden Verschwörung zu beweisen. Damit seien die Protokolle, deren Inhalt immer schon von Ausgabe zu Ausgabe variiert habe, vielfältig einsetzbar. Statt der Juden könnten ohne inhaltliche Schwierigkeiten andere imaginierte Subjekte von Verschwörungstheorien eingesetzt werden, etwa Jesuiten, Freimaurer oder Illuminaten. Der amerikanische Historiker und Millenarismus-Spezialist Richard Landes untersuchte in einer zusammen mit Stephen T. Katz herausgegebenen Retrospektive die Wirkungsgeschichte der Protokolle von den Vorläufern bis in die Gegenwart. Hierzu werden unter anderem die Verwendung und Neuauflage in einzelnen islamischen Ländern sowie die Kontroverse um den Verkauf der Protokolle beim Handelskonzern Walmart in den USA bis zur Rezeption bei Linksextremisten angeführt und dargestellt. Die Protokolle zeigen exemplarisch, wieso sich Verschwörungstheorien trotz eindeutiger Faktenlage erfolgreich etablieren können. Hintergrund seien apokalyptische Wahnvorstellungen, die bei Erlangung entsprechender Popularität eine Rechtfertigung für Mord und Gewalttaten lieferten. Künstlerische Verarbeitungen. 1934 veröffentlichte der deutsche Schriftsteller Stefan Heym in der in Prag erscheinenden Exilzeitschrift Simpel die Satire Interview mit den Weisen von Zion, die bei der Alltagspraxis des Weltverschwörens karikiert werden. Der deutsche Vertreter kommt zu spät. Es ist Joseph Goebbels, über dessen wenig arische Erscheinung Gegner der Nationalsozialisten schon früher ihre Witze gemacht hatten. Der amerikanische Comic-Künstler Will Eisner schuf kurz vor seinem Tod 2005 einen Graphic Novel mit dem Titel The Plot – The Secret Story of the Protocols of the Elders of Zion. Im gleichen Jahr erschien auch eine deutsche Ausgabe. Eisner erzählt mit den Mitteln des Comics die Entstehung der Protokolle, wie sie in der älteren Forschung dargestellt wird. Außerdem enthält der Band eine Einführung von Umberto Eco, einen Nachweis des Plagiats durch spaltenweise Gegenüberstellung von Textpassagen aus Jolies Buch und den Protokollen sowie ein Literaturverzeichnis. Der Comic enthält zwar mehrere historische Fehler, so lässt Elsner den Zaren in Moskau residieren statt in St. Petersburg, er macht Nilus zum Rivalen Rasputins am Hof und verlegt den Reichstagsbrand zeitlich vor die Machtergreifung Hitlers. Dennoch wurde er in den Feuilletons der Qualitätszeitungen ausgesprochen positiv rezensiert. Wolfgang Benz urteilt, Zitat, der ebenso sympathische wie unbeholfene Versuch, mit einer Comicserie einen Beitrag zur Aufklärung zu leisten, bleibt aber unbefriedigend, weil er über die Illustration eines Faszinosums nicht hinauskommt und den Gesetzen des Mediums folgend neuer Stereotypenbildung Vorschub leistet. Zitat Ende. 2010 veröffentlichte Umberto Eco, der sich bereits 1988 in seinem Roman Das Foucault'sche Pendel mit den Protokollen beschäftigt hatte, den Roman Der Friedhof in Prag. Darin erzählt er die Vor- und Entstehungsgeschichte der Protokolle von 1855 bis 1900 nach, wobei alle handelnden Personen historische Figuren sind, mit Ausnahme des Protagonisten Simonini, einer Figur, die Eco erfunden hat und als die vielleicht zynischste und unsympathischste Figur der gesamten Literaturgeschichte bezeichnet. Es soll ein Nachkomme des obskuren Jean-Baptiste Simonini sein, der den Urvater der anti-illuminatischen Verschwörungstheorie, den Abbé Barouel, 1806 auf angebliche jüdische Verschwörungen hingewiesen haben soll. Der Roman fand ein geteiltes Echo. Der Oberrabbiner von Rom, Riccardo Di Segni, lobte die wunderbare Weise, in der Eco die Geschichte der Fälschung aufgezeichnet hatte, befürchtete aber, dass die ausführlich ausgebreiteten antisemitischen Lügen von unbedarften Lesern geglaubt werden könnten. Der Rezensent der Süddeutschen Zeitung befand, der Roman vermöge als Literatur nicht zu überzeugen, weil seine besten Pointen aus den Quellen stammen. Der Artikel Protokolle der Weisen von Zion wurde von André Hoog mit dem Benutzernamen A. Hoog am 13. August 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by/sa